Es wird Zeit, dass ihr Ecstasy kennenlernt. Ich bin MC, bei mir fällt dir das Pen schwer. Ich bin 16 und 2 Jahre dabei. Du erreichst niemals den Wert dieser Zeilen. Es gibt einen Maßstab und den werde ich sprechen. In 4 Jahren werden alle darüber sprechen. Und du hast keine Ahnung, wie geil Underground ist. Du hörst nur kommerziell, kommerziell ist der Shit. Man muss bedenken, dass ich rap-technisch noch viel Zeit habe, mich zu entwickeln. Ich bin in Startlöchern, schad doch möchte, wie meine Idole ganz oben stehen, noch und nöcher. Ecstasy, XX auf Beat, Ecstasy, der Rap-MC, Ecstasy, X-Ecstasy, Ecstasy, lässt Rapper fliehen, Ecstasy, XX auf Beat, Ecstasy, der Rap-MC, Ecstasy, X-Ecstasy, Ecstasy, lässt Rapper fliehen. Ihr schaut mich an und ihr wisst sofort, das ist ein Gegner. Trotzdem wollt ihr Battles und das Resultat erlebt er. Ich will nach oben, das hat noch Zeit und später. Ihr wollt das Gleiche, doch bewegt euch alle kein Meter. Ich bin der Junge mit Talent, den noch keiner kennt. Aber das ist immer noch besser als eure Rap-Entfremdung. Ihr seid leider keine Underground-Rapper, der Underground ist besser. Hör mal, wer da lästert, du bist so weak. Und du hast keine Technik, mich findest du bald auf dem Titel der Backspin. Ecstasy, XX auf Beat, Ecstasy, der Rap-MC, Ecstasy, X-Ecstasy, Ecstasy, lässt Rapper fliehen, Ecstasy, XX auf Beat, Ecstasy, der Rap-MC, Ecstasy, X-Ecstasy, Ecstasy, lässt Rapper fliehen.